Die zweite Geschichte trägt den Titel »Das Chronoskop«. Dr. Arnold Potterly war Professor für alte Geschichte. Das allein war noch nicht gefährlich. Was aber die Welt verändern sollte, war die Tatsache, dass er auch wie ein Professor für alte Geschichte aussah. Thaddäus Erman, Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät und Leiter der Abteilung Chronoskopie, hätte vielleicht geeignete Schritte unternommen, wenn Dr. Potterly mit einem eckigen Kinn, blitzenden Augen, einer Adlernase und breiten Schultern ausgestattet gewesen wäre. Stattdessen sah sich Thaddäus Erman einem zurückhaltenden Individuum gegenüber, dessen blassblaue Augen ihn versonnen ansahen und dessen kleine, sauber gekleidete Gestalt von den gelichteten braunen Haaren bis zu den blank geputzten Schuhen alles andere als aggressiv wirkte. Die gemütliche Knollennase seines Gegenübers vervollständigte den Eindruck der Harmlosigkeit. »Nun, was kann ich für Sie tun, Dr. Potterly?« fragte Erman mit wohlwollendem Lächeln. Dr. Potterly sagte mit einer leisen, unaufdringlichen Stimme, die gut zu seiner ganzen Erscheinung passte, »Mr. Erman, ich bin zu Ihnen gekommen, weil Sie auf dem Gebiet der Chronoskopie der entscheidende Mann sind.« Erman schien sich geschmeichelt zu fühlen. »Nicht ganz, möchte ich einschränken. Über mir steht der Weltkommissar für Forschung und er ist wiederum dem Generalsekretär der Vereinten Nationen verantwortlich. Und beide haben den souveränen Staaten dieser Erde gegenüber nur empfehlende Befugnisse.« Dr. Potterly schüttelte den Kopf. »Diese Leute interessieren sich nicht für Chronoskopie. Ich bin zu Ihnen gekommen, Sir, weil ich mich seit 2 Jahren um die Erlaubnis bemühe, die Mittel der Zeitbetrachtung für meine Forschungen über das alte Karthago einzusetzen. Ich habe eine solche Erlaubnis bisher nicht erhalten können. Mein Forschungsetat ist bewilligt. Meine Arbeit ist als förderungswürdig anerkannt worden. Und doch, ich bin überzeugt, dass niemand daran denkt, Ihnen Unregelmäßigkeiten vorzuwerfen«, sagte Erman beschwichtigend. Er durchblätterte die dünnen Reproduktionsblätter, die Potterlys Namen trugen. Die Angaben darin hatte Maltivek geliefert, dessen Speichersystem unter anderem auch sämtliche Unterlagen verwaltungstechnischer und personeller Art verwahrte. Nach diesem Gespräch konnten die Reproduktionsblätter vernichtet werden, weil es bei Bedarf möglich war, sie innerhalb weniger Minuten erneut abzurufen. Und während Erman die Seiten wendete, sprach Potterly mit leiser, monotoner Stimme weiter. »Ich muss erläutern, dass mein Problem von erheblicher Wichtigkeit ist. Karthago war der Höhepunkt antiken Handelsgeistes, das größte kommerzielle Zentrum in der Welt des Altertums. Das vorrömische Karthago war geradezu das Gegenstück zum voratomaren Amerika, zumindest was eine nahezu ausschließliche Hinwendung zu kommerzieller Betätigung, zu Handel und Industrie betrifft. Die Leistungen der Karthager als Seefahrer und Entdecker blieben bis zur Zeit der Wikinger unübertroffen und waren weit bedeutender als die der auf diesem Gebiet überbewerteten Griechen. Es wäre sehr aufschlussreich, Karthago genauer zu kennen. Doch alles Wissen, das wir darüber besitzen, stammt aus den Schriften seiner erbitterten Gegner der Griechen und Römer. Karthago hat nie eine eigene Geschichtsschreibung gehabt. Und wenn Schriften existierten, haben sie doch seinen Untergang nicht überdauert. Als Resultat hat man die Karthager stets, und vielleicht zu Unrecht, als eine halb barbarische, kulturlose Nation von Händlern und Seeräubern betrachtet. Die Anwendung der Zeitbetrachtung könnte helfen, einer neuen Anschauungsweise den Weg zu ebnen. Er sagte noch viel mehr. Erman benutzte eine Pause, um einzuwerfen, »Sie müssen verstehen, Dr. Potterly, dass die Chronoskopie oder die Zeitbetrachtung, wenn Sie diese Bezeichnung vorziehen, ein schwieriger Prozess ist.« Potterly fühlte sich durch die Unterbrechung irritiert. »Ich bitte nur um einige ausgewählte Ansichten bestimmter Orte und Zeitpunkte, die ich genau angeben würde.« Erman seufzte. »Selbst ein paar Ansichten, sogar eine. Es ist eine unglaublich heikle und diffizile Kunst. Da ist die Frage des richtigen Brennpunktes, um die gewünschte Szene ins Bild zu bekommen und festzuhalten. Da ist die überaus schwierige Klangsynchronisation, die von ganz anderen Erregerkreisen abhängt. Meine Forschungen sind sicherlich wichtig genug, um erhebliche Anstrengungen zu rechtfertigen.« »Gewiss, zweifellos«, antwortete Erman schnell. »Die Wichtigkeit fremder Forschungsprobleme zu leugnen, wäre ein unverzeihlicher Beweis schlechter Manieren gewesen. Aber Sie müssen verstehen, wie Zeitrauben selbst die einfachste Einstellung ist. Wir haben eine lange Warteliste für das Chronoskop und eine noch längere für Malteweg, den wir zur Errechnung der nötigen Daten ebenfalls brauchen. Potterly regte sich unbehaglich. Ist denn wirklich nichts zu machen? Seit 2 Jahren. Es ist eine Prioritätsfrage, Dr. Potterly, tut mir leid. Zigarette? Der Historiker schreckte zurück und starrte voll Abneigung auf das hingehaltene Päckchen. Adaman machte ein erstauntes Gesicht, zog das Päckchen zurück, wollte sich selbst eine Zigarette nehmen und verzichtete. Potterly seufzte erleichtert, als der andere die Zigaretten einsteckte. Gibt es keine Möglichkeit, die Wartezeit abzukürzen? Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Adaman lächelte. Andere hatten ihm unter ähnlichen Umständen schon Geld geboten, was ihnen natürlich nichts genützt hatte. Die Prioritätsfrage, sagte er, wird von übergeordneten Instanzen entschieden, und zwar mit Hilfe eines Computers. Ich könnte diese Entscheidungen in keiner Weise eigenmächtig ändern. Potterly erhob sich steif. Dann guten Tag. Guten Tag, Dr. Potterly, und mein aufrichtiges Bedauern. Er streckte seine Hand aus, die Potterly leicht berührte. Der Historiker ging, und ein Druck auf den Summerknopf ließ Aramans Sekretärin eintreten. Araman händigte ihr Potterlys Personalakte aus. Diese Blätter, sagte er, können vernichtet werden. Als er wieder allein war, lächelte er bitter. Ein weiterer Posten in seinem 25-jährigen Dienst an der menschlichen Rasse. Dienst durch Verneinung. Wenigstens hatte sich dieser Mann leicht abfertigen lassen. Manchmal musste Druck ausgeübt oder sogar mit dem Entzug von Forschungsbeihilfen gedroht werden. 5 Minuten später hatte er Dr. Potterly vergessen. Im ersten Jahr seines vergeblichen Wartens hatte Arnold Potterly nur Enttäuschung verspürt. Doch im 2. Jahr gebar seine Enttäuschung eine Idee, die ihn zuerst erschreckte und dann faszinierte. 2 Umstände hinderten ihn daran, sie in die Tat umzusetzen. Aber keines dieser Hindernisse war die unzweifelhafte Tatsache, dass sein Einfall in grober Weise gegen sein Berufsethos als Wissenschaftler verstieß. Das erste Hindernis war nur die ständige Hoffnung, dass die Regierung endlich doch ihre Erlaubnis zu seinem Projekt geben würde. Diese Hoffnung aber hatte das soeben beendete Gespräch mit Araman zerstört. Das zweite Hindernis war die Erkenntnis seiner eigenen Unfähigkeit. Er war kein Physiker. Und er kannte keine Physiker, die ihm Unterstützung gewähren würden. Die Fakultät für Physik bestand aus Männern, die reichlich mit finanziellen Mitteln ausgestattet und in ihre jeweiligen Spezialgebiete vertieft waren. Bestenfalls würden sie nicht auf ihn hören. Schlimmstenfalls würden sie ihn wegen anarchistischer Bestrebungen melden, und dann könnte es leicht passieren, dass man ihm die Forschungsbeihilfen strich. Das durfte er nicht riskieren. Und doch war die Chronoskopie der einzige Weg, seine Arbeit erfolgreich fortzusetzen. Ohne sie gab es keine Hoffnung, mehr über das alte Karthago zu erfahren, als die Wissenschaft bereits wusste. Eine vage Andeutung, dass sich das zweite Hindernis vielleicht überwinden ließe, war eine Woche vor seinem Interview mit Araman gekommen, aber er hatte ihr damals keine Beachtung geschenkt. Es war bei einem der Fakultätstees gewesen. Potterly pflegte an diesen Zusammenkünften stets teilzunehmen, weil er es für seine Pflicht erachtete. Einmal dort fühlte er jedoch keine Neigung, Konversation zu treiben oder sich bei anderen anzubiedern. Gewöhnlich beschränkte er sich darauf, mit dem Dekan oder anderen anwesenden Professoren ein höfliches Wort zu wechseln, seinen Tee mit Rum zu trinken und bald wieder zu gehen. So hätte er normalerweise den jungen Mann unbeachtet gelassen, der still und beinahe schüchtern in einer Ecke stand. Nie wäre er auf den Gedanken gekommen, ihn anzusprechen. Doch eine Verkettung seltsamer Umstände veranlasste ihn, dieses eine Mal von seinen Gewohnheiten abzuweichen. Am gleichen Morgen hatte seine Frau verkündet, dass sie wieder einmal von Laurel geträumt hatte. Aber diesmal von einer erwachsenen Laurel, die von der 3-Jährigen nur das Gesicht behalten hatte. Potterly hatte sie reden lassen, ohne ihr viel Aufmerksamkeit zu schenken. In früheren Zeiten hatte er ihre ständige Beschäftigung mit der Vergangenheit und dem Tod bekämpft. Weder Träume noch Wünsche konnten ihn Laurel wiedergeben. Aber wenn es Caroline Potterly erleichterte, ließ er sie eben reden und ihren Träumen nachhängen. Doch auf dem Weg in die Universität hatte er sich wieder mit ihrem Traum konfrontiert gesehen. Laurel erwachsen, Sie war vor annähernd 20 Jahren gestorben, ihr einziges Kind. Wann immer er an sie gedacht hatte, war sie in seiner Vorstellung die Dreijährige geblieben. Nun dachte er, wenn sie jetzt lebte, wäre sie nicht drei, sondern 23. Hilflos versuchte er, sich Laurels Heranwachsen auszumalen, wie sie in die Schule ging, wie sie mit Jungen flanierte, wie sie heiratete. So kam es, dass ihm angesichts jenes jungen Mannes am Rande der plaudernden und fachsimpelnden Fakultätsmitglieder plötzlich einfiel, dass ein junger Mann wie dieser Laurel geheiratet haben könnte, vielleicht sogar dieser junge Mann selbst. Laurel hätte ihm hier in der Universität begegnen können. Sie wäre gewiss ein hübsches Mädchen geworden. Und dieser Bursche sah eigentlich nicht übel aus. Sein Gesicht war schmal und intelligent. Er benahm sich zurückhaltend und doch selbstbewusst. Der Tagtraum verging, doch Potterly merkte, dass er den jungen Mann die ganze Zeit angestarrt hatte. Nicht wie man ein fremdes Gesicht ansieht, sondern wie man einen möglichen Schwiegersohn mustert. Der andere war bereits aufmerksam geworden, und Potterly fand nur den einen Weg, die Situation zu retten. Er streckte seine Hand aus und trat auf den Mann zu. »Ich bin Arnold Potterly von der Historischen Fakultät. Sie sind ein Neuling bei uns, nicht wahr?« Der junge Mann blickte verwundert und nahm sein Glas in die linke, um mit der rechten Hand Potterlys unerwartete Begrüßung erwidern zu können. »Jonas Foster ist mein Name. Ich habe einen Lehrauftrag für Physik erhalten. Ich fange erst mit diesem Semester an.« Potterly nickte. »Ich wünsche Ihnen eine angenehme Zeit und viel Erfolg.« Damit war es ausgestanden. Potterly mischte sich wieder unter die anderen, froh, dass der junge Mann seine nachträgliche Verlegenheit nicht sehen konnte. Er ärgerte sich, dass er dem dummen Geschwätz seiner Frau über Laurel zum Opfer gefallen war. Aber eine gute Woche später, nach seinem fruchtlosen Gespräch mit Ehrman, fiel ihm der junge Mann wieder ein. Ein Lehrbeauftragter für Physik, ein neuer Mann. War es möglich, dass dieses beiläufige und scheinbar bedeutungslose Zusammentreffen in Wirklichkeit von einem wissenden und zweckbestimmten Schicksal dirigiert worden war? Jonas Foster war kein Neuling im akademischen Leben. Der lange und mühsame Weg zur Doktorwürde machte jeden zum Veteranen, bevor er seine eigentliche Karriere beginnen konnte. Aber jetzt hatte er einen Lehrauftrag. Die Berufung zum Professor war in erreichbare Nähe gerückt. Aber das hing noch von verschiedenen Imponderabilien ab. Er wusste noch nicht, welche Fakultätsmitglieder einflussreich waren und das Ohr des Dekans oder des Rektors hatten. Daher galt es abzuwarten und Augen und Ohren offen zu halten. So lauschte Foster geduldig den Ausführungen dieses unscheinbaren Historikers, statt ihn zum Schweigen zu bringen und hinauszuwerfen, denn das war sein erster Impuls gewesen. Er erinnerte sich an Potterly. Der Professor hatte ihn anlässlich des Fakultätstees angesprochen, hatte zwei Sätze mit ihm gewechselt, war plötzlich verlegen geworden und hatte sich etwas überstürzt davongemacht. Foster hatte sich darüber amüsiert, aber jetzt? Potterly machte den Eindruck eines komischen Kauzes. Exzentrisch, aber harmlos. Vielleicht meinte er es ehrlich, ohne dabei zu wissen, was er tat. Andererseits mochte er es nur zu gut wissen. Vielleicht war er ein Aushorcher, der Fosters Loyalität auf die Probe stellen wollte. Foster murmelte, nun ja, um Zeit zu gewinnen. Er fischte ein Päckchen Zigaretten aus der Tasche und wollte Potterly eine anbieten. Aber Potterly sagte sofort, bitte, Dr. Foster, keine Zigaretten. Foster blickte verdutzt auf. Tut mir leid. Nein, ich muss mich entschuldigen. Ich kann den Geruch nicht vertragen. Foster steckte die Zigaretten ein. Ich fühle mich geschmeichelt, Dr. Potterly, dass Sie mich um Rat fragen, aber ich habe mich mit Fragen der Neutrinik nur sehr oberflächlich befasst. Ich kann auf dem Gebiet nicht gut eine Arbeit übernehmen, für die Spezialisten nötig sind. Es wäre schon eine Anmaßung, wenn ich eine Meinung dazu äußern würde. Offen gestanden würde ich es vorziehen, wenn Sie nicht erst ins Detail gehen würden. Potterlys nüchternes Gesicht wurde kantig. Was meinen Sie damit? Sie seien für Neutrinik nicht zuständig. Sie haben doch noch kein spezielles Forschungsgebiet. Man hat Ihnen doch noch keine Forschungsbeihilfen genehmigt, nicht wahr? Dies ist mein erstes Semester als Lehrbeauftragter. Das weiß ich. Ich denke mir, dass Sie noch nicht einmal eine Forschungsbeihilfe beantragt haben. Foster lächelte leicht. In den 3 Monaten an der Universität war es ihm noch nicht einmal gelungen, seinen Antrag in eine Form zu bringen, die er der Prüfungskommission guten Gewissens vorlegen konnte. Durch Ausbildung und Neigung, Dr. Potterly, bin ich auf die Fachgebiete Hyperoptik und Magnetfeldforschung ausgerichtet. Das habe ich auch in meiner Bewerbung dargelegt. Vielleicht ist es noch keine endgültige Spezialisierung, aber wahrscheinlich wird es dabei bleiben. Was die Neutrinik angeht, so habe ich nicht einmal eine einzige Vorlesung über das Thema gehört. »Warum nicht?«, fragte Potterly sofort. Forster sah ihn verblüfft an. »Kurse in Neutrinik wurden an meiner Universität nicht gegeben.« »Lieber Gott, welche Universität haben Sie denn besucht?« »Michigan Institute of Technology. Und dort wird Neutrinik nicht gelehrt?« »Nein.« Forster fühlte sich in die Defensive gedrängt und errötete. »Es ist ein hochspezialisiertes Fach ohne großen Wert. Die Chronoskopie hat vielleicht einen gewissen Sinn, aber es ist die einzige praktische Anwendungsmöglichkeit und gleichzeitig eine Sackgasse.« Der Historiker betrachtete ihn ernst. »Sagen Sie, können Sie mir einen Spezialisten für Neutrinik nennen?« »Nein, leider nicht«, erwiderte Forster abweisend. Potterly lächelte gepresst und ohne Humor. Forster fühlte sich von diesem Lächeln angegriffen, fand die versteckte Beleidigung darin und wurde ärgerlich genug, um zu sagen, »Ich möchte darauf hinweisen, Dr. Potterly, dass Sie sich hier auf einem Gebiet bewegen, das nicht das Ihre ist.« »Wieso?« »Ich will sagen, dass Ihr Interesse für Physik, Ihr berufsmäßiges Interesse für Physik, kaum mit der Geschichtswissenschaft in Einklang gebracht werden kann.« »Meine Forschungen haben mich dazu getrieben.« »Dann wenden Sie sich doch an die Forschungskommission, wenn sie es genehmigt.« »Ich bin dort gewesen und habe keine befriedigende Antwort erhalten.« »Dann werden Sie das Projekt fallen lassen müssen.« Forster wusste, dass es übermäßig korrekt und tugendhaft klang, aber er wollte sich von diesem Mann nicht zu intellektueller Anarchie verleiten lassen. Seine Karriere war ihm zu wertvoll, um sie durch unsinnige Risiken zu gefährden. Die Bemerkung hatte immerhin einigen Effekt. Ohne jede Warnung explodierte Potterly in einem wahren Feuerwerk unverantwortlicher Thesen. Die Wissenschaft, so führte er unter anderem aus, könne nur frei sein, wenn die Forscher ihrer eigenen Neugier ungehindert nachgehen könnten. Tatsächlich aber sei die Forschung von den Kräften, die über die Verwendung der finanziellen Mittel entschieden, auf vorgeschriebene Gebiete beschränkt. Daher sei sie versklavt und müsse stagnieren. Niemand, erklärte er, habe das Recht, die intellektuellen Interessen anderer zu diktieren. Forster hörte sich das alles ungläubig an. Die Argumente waren ihm fremd. Er hatte sie von Studenten gehört, die damit ihre Professoren schockieren wollten, und auch er selbst hatte sich einmal auf diese Weise amüsiert. Jeder, der die Geschichte der Wissenschaft kannte, wusste, dass diese Einstellung früher allgemein verbreitet gewesen war. Doch nun kam es Forster seltsam und beinahe wieder natürlich vor, dass ein moderner Wissenschaftler einen solchen Unsinn vorbringen konnte. Schon vor Jahrhunderten war die Wissenschaft so groß und kostspielig geworden, dass selbst die größten Universitäten und Forschungsinstitute vollständig vom Staat abhingen. Um das Jahr 2000 wurde die Forschungsfinanzierung von der Weltregierung übernommen und zentralisiert. Dabei war es unvermeidlich, dass auch die Förderung der jeweiligen Forschungsgebiete von der zuständigen Behörde der Weltregierung kontrolliert und dirigiert wurde. Der Mechanismus funktionierte einwandfrei und jeder Zweig der Wissenschaft wurde gemäß seiner Bedeutung für das öffentliche Wohl mit Mitteln ausgestattet. Der Fortschritt der letzten 50 Jahre bewies deutlich genug, dass von einer Stagnation der Wissenschaft nicht die Rede sein konnte. Forster versuchte, etwas davon vorzubringen. Doch Potterly winkte ungeduldig ab. Sie plappern die offizielle Propaganda nach. Warum zum Beispiel sagen Sie, dass Zeitbetrachtung eine Sackgasse sei, dass die Neutrinik praktisch ohne Wert sei? Das haben Sie ganz kategorisch behauptet. Und doch haben Sie diese Dinge nie studiert. Ja, Sie gaben ausdrücklich Ihre Unwissenheit zu. Die Fächer wurden nicht einmal an Ihrer Universität gelehrt. Ist nicht diese Tatsache allein schon Beweis genug? Ah, ich verstehe. Diese Fächer werden deswegen nicht gelehrt, weil sie unwichtig sind. Und sie sind unwichtig, weil sie nicht gelehrt werden. Sind Sie mit einer solchen Erklärung zufrieden? Forster war verwirrt. Es steht in den Büchern. Das ist alles. Die Bücher sagen, die Neutrinik sei unwichtig. Ihr Professor sagt Ihnen dasselbe, weil er es in den Büchern gelesen hat. Die Bücher schließlich sagen es, weil sie von den gleichen Professoren geschrieben werden. Wer sagt es, weil er es aus eigener praktischer Erfahrung weiß? Wer treibt Forschung auf dem Gebiet? Kennen Sie einen Mann, einen einzigen? Ich glaube, das führt zu nichts, Dr. Potterly, sagte Foster. Noch eine Minute. Hören Sie, was ich Ihnen sagen will. Ich sage, die Regierung unterdrückt mit voller Absicht die Forschung auf dem Gebiet der Neutrinik und der Chronoskopie. Sie will die Anwendung der Chronoskopie verhindern. Oh nein, warum nicht? Sie kann es. Das ist die zentral gelenkte Forschung. Wenn die Mittel für irgendein Fachgebiet gestrichen werden, ist es zum Absterben verurteilt. So hat man es mit der Neutrinik gemacht. Aber warum? Ich weiß nicht warum. Ich möchte, dass Sie es herausfinden. Ich würde es selber tun, wenn ich genug wüsste. Ich bin zu Ihnen gekommen, weil Sie ein junger Mann mit einer nagelneuen Ausbildung sind. Haben sich Ihre intellektuellen Arterien bereits verhärtet? Haben Sie eine Neugier in sich? Wollen Sie nicht wissen? Wollen Sie keine Antworten? Der Historiker blickte beschwörend in Fosters Gesicht. Von Rechts wegen sollte er Potterly hinausweisen, dachte Foster. Wenn nötig, sollte er ihn hinauswerfen. Es war nicht der Respekt vor dem Alter und der Stellung des anderen, der ihn daran hinderte. Es war auch nicht so, dass Potterlys Argumente ihn überzeugt hätten. Es war eher eine Art Stolz. Warum hatte es an seiner Universität keine Vorlesungen in Neutrini gegeben? Wie er darüber nachdachte, fiel ihm ein, dass er in der Bibliothek nie ein Buch über Neutrini gesehen hatte. Es gab ihm zu denken. Und das war das Verhängnis. Jonas Foster langte mit einer fast halben Stunde Verspätung vor Potterlys Haus an. Noch an diesem selben Abend war er unschlüssig gewesen, ob er der Einladung Folge leisten sollte oder nicht. Aber zuletzt hatte er es nicht über sich gebracht, im letzten Moment abzusagen. Und außerdem plagte ihn seine Neugier. Das Abendessen zog sich endlos in die Länge. Foster aß ohne Appetit. Mrs. Potterly, eine mit den Jahren völlig gewordene Frau mit ergrauenden Haaren, saß geistesabwesend am Tisch und kam nur einmal zu sich, um ihn zu fragen, ob er verheiratet sei. Als sie hörte, dass er es nicht war, schüttelte sie missbilligend den Kopf. Dr. Potterly stellte ein paar neutrale Fragen über seinen Werdegang. Es war so langweilig und unbehaglich, wie es nur sein konnte. Foster hatte die letzten Tage benutzt, um sich ein wenig über Potterly zu informieren. Dabei hatte er herausgefunden, dass Dr. Potterly 3 Bücher und ein gutes Dutzend Artikel über die mediterrane Welt des Altertums geschrieben hatte. Namentlich in seinen Fachartikeln hatte er sich bemüht, das alte Karthago aus einer verständnisvollen Sicht zu schildern. Die Lektüre hatte Fosters Misstrauen ein wenig besänftigt. Nach dem Essen wurde er in Potterlys Arbeitszimmer geführt und erlebte eine erste Überraschung. Die Wände waren mit Bücherregalen bedeckt. Nicht mit Filmen. Es waren natürlich auch Mikrofilme da, aber die Bücher herrschten vor, auf Papier gedruckte Bücher. Foster hatte nicht geglaubt, dass es noch so viele Bücher in gebrauchsfähigem Zustand gab. Es störte ihn. Warum sollte jemand in seiner Wohnung eine derartige Menge Bücher aufbewahren? Zweifellos waren sie sämtlich in der Universitätsbibliothek erhältlich und es kostete nur die geringe Mühe, die entsprechenden Mikrofilme anzufordern, wenn man das eine oder andere Werk lesen wollte. Eine private Bibliothek hatte den Geruch der Heimlichkeit. Sie strahlte förmlich intellektuelle Anarchie aus. Seltsamerweise wirkte der Gedanke beruhigend. Foster sah in Potterly lieber einen echten Anarchisten als einen Provokateur. Potterly kam sofort zur Sache. Wie Sie wissen, gibt das Institut für Chronoskopie ein monatlich erscheinendes Heft heraus, worin Ereignisse der Vergangenheit beschrieben werden, soweit sie durch die Methode der Zeitbetrachtung ermittelt worden sind. In jedem Heft werden gewöhnlich 1 bis 2 Fälle erörtert. Was mir von Anfang an auffiel, war die Trivialität der meisten Beobachtungen, ihre willkürliche Auswahl. Warum sollten solche Untersuchungen vor meiner Arbeit Priorität genießen? Also schrieb ich an Leute, die sich mit Forschungen auf den in der Broschüre behandelten Gebieten befassen. Nicht einer von ihnen hatte von der Chronoskopie Gebrauch gemacht. Ich will Ihnen die Beispiele zeigen. Nachdem er sich Potterlys mit Akribie zusammengetragene Einzelheiten angehört hatte, fragte Foster verwirrt, »Aber warum?« »Das weiß ich auch nicht«, sagte Potterly. »Aber ich habe eine Theorie. Der Erfinder und Konstrukteur des Chronoskops war ein Mann namens Terbinski. Die Erfindung wurde damals sehr gefeiert. Aber dann übernahm die Regierung das Instrument und unterdrückte jede weitere Forschung auf dem Gebiet, wie auch die Verwendung des Chronoskops. Aber sie musste auch mit der Neugier der Menschen rechnen, die wissen wollten, warum es nicht benutzt wurde. Die Neugierde ist ein gefährliches Laster, Dr. Foster. Foster nickte. Er erlebte es an sich selbst. Nehmen wir einmal an, fuhr Potterly fort, dass das Chronoskop benutzt würde. Dann wäre es kein Geheimnis. Es wäre kein Objekt für die Neugier. Foster hatte eine Idee. Vielleicht existiert das Chronoskop gar nicht. Haben Sie es gesehen? Vielleicht ist das die Erklärung für alles. Aber Sterbinski hat gelebt. Er hat ein Chronoskop gebaut, das ist eine Tatsache. Es steht in den Büchern, sagte Foster kalt. Hören Sie zu. Potterly legte seine Hand auf Fosters Arm. Wir brauchen das Chronoskop. Wir müssen es haben. Erzählen Sie mir nicht, dass es nicht existiert. Wir werden so viel über die Neutrinik in Erfahrung bringen, dass wir in der Lage sind, selbst eins zu bauen. Das ist ausgeschlossen, erklärte Foster. Wenn das, was ich gelesen habe, stimmt, hat Sterbinski 20 Jahre gebraucht, um seine Maschine zu bauen. Außerdem hat es mehrere Millionen an Forschungszuwendungen erfordert. Glauben Sie, wir beide könnten ein illegales Duplikat herstellen? Angenommen, wir hätten die Zeit, die wir nicht haben. Und angenommen, ich könnte genug aus Büchern lernen, was ich bezweifle, wo sollten wir dann das Geld und die Ausrüstung hernehmen? Man sagt, das Chronoskop fülle ein fünfstöckiges Gebäude. Stellen Sie sich das einmal vor. Dann wollen Sie mir also nicht helfen. Nun, ich will Ihnen etwas sagen. Ich sehe eine Möglichkeit, wie ich vielleicht etwas herausbringen kann. Was für eine Möglichkeit ist das? Fragte Potterly sofort. Das spielt jetzt keine Rolle. Aber vielleicht erfahre ich genug, um Ihnen sagen zu können, ob die Regierung Forschungsarbeiten mit dem Chronoskop vorsätzlich unterdrückt. Es wird Ihnen nicht viel nützen und Sie Ihrem Ziel nicht viel näher bringen. Aber weiter kann ich nicht gehen, das ist meine Grenze. Potterly sah den jungen Mann mit gemischten Gefühlen gehen. Warum sollte es kein Chronoskop geben? Und warum sollte man kein zweites bauen können? In den 50 Jahren seit Sterbinski war die Wissenschaft fortgeschritten. Man brauchte nur das nötige Wissen, sonst nichts. Sollte der junge Mann seine Informationen sammeln? Wenn er erst einmal dabei wäre, würde er von selber weitergehen. Potterly winkte ihm noch einmal zu und blickte zum dunklen, verhangenen Himmel auf. Es begann zu regnen. Foster steuerte seinen Wagen durch düstere Vorstädte und merkte kaum etwas von dem Regen. Er war ein leichtsinniger Dummkopf, sagte er sich. Aber er konnte die Dinge nicht auf sich beruhen lassen. Er musste Bescheid wissen. Er verdammte seine undisziplinierte Neugier. Aber er musste es wissen. Weiter als bis zu Onkel Ralph durfte er nicht gehen. So würde es kein Beweismaterial gegen ihn geben. Onkel Ralph konnte verschwiegen sein. In einer Weise schämte er sich insgeheim seines Onkels. Er hatte ihn vor Potterly nicht erwähnt, teils aus Vorsicht, teils aus Furcht vor der unausweichlichen professoralen Geringschätzung. Wissenschaftliche Schriftsteller waren zwar nützlich, aber es haftete ihnen der Geruch des Außenseitertums an, des Unseriösen. Der Umstand, dass sie mehr Geld verdienten als die beamteten Wissenschaftler, machte die Sache nur noch schlimmer. Immerhin konnte es sich als sehr nützlich erweisen, einen wissenschaftlichen Schriftsteller in der Familie zu haben. Sie brauchten sich nicht zu spezialisieren, und ein guter Mann wusste über fast alles Bescheid. Onkel Ralph aber war einer der Besten auf diesem Gebiet. Ralph Nimmo besaß keinen akademischen Titel und war ziemlich stolz darauf, weil er nichts von einseitigem Spezialistentum hielt. Es machte ihm nichts aus, dass die Universitätsprofessoren ihn ein wenig über die Schulter ansahen, solange sie ihn gut dafür bezahlten, dass er ihre Arbeiten in eine lesbare Sprache übertrug. Das war ihm Anerkennung genug. Foster betrat die unaufgeräumte Wohnung seines Onkels mit zögernden Schritten. Nimmo saß hinter seinem Schreibtisch und aß kernlose Weintrauben. »Was gibt es?«, fragte er. »Willst du etwas geschrieben haben?« »Einen Mann wie dich könnte ich mir nicht leisten, Onkel.« »Ach, komm schon. Es bleibt in der Familie. Wenn du mir die Veröffentlichungsrechte überlässt, kostet es dich keinen Heller.« Foster nickte. »Wenn das dein Ernst ist, bin ich einverstanden.« »Gut, abgemacht.« »Was weißt du über Neutrinik, Onkel?«, platzte Foster heraus. »Neutrinik?« Nimmos kleine Augen spiegelten Erstaunen. »Arbeitest du auf dem Gebiet?« Ich dachte, nein, nein, mein Fach ist immer noch dasselbe, es ist nur eine Frage, verstehst du? Du solltest dich nicht aus der Bahn bringen lassen, Junge. Du weißt, dass solche Eskapaden deine Karriere gefährden können, nicht wahr? Ich nehme an, du wirst nicht gleich die Kommission verständigen, weil ich ein wenig neugierig bin. Vielleicht sollte ich es tun, bevor du in Schwierigkeiten kommst. Für einen Wissenschaftler ist Neugier eine gefährliche Sache. Ich habe das beobachtet. So ein Mann arbeitet still an seinem Problem, dann führt ihn die Neugier in fremde Gefilde. Bevor er weiß, wie ihm geschieht, ist er auf seinem eigenen Gebiet derart in den Rückstand gekommen, dass die Erneuerung seiner Forschungsbeihilfe nicht mehr genehmigt wird, weil sie der Kommission als ungerechtfertigt erscheint. Ich kann dir von Fällen erzählen. Ich möchte nur wissen, sagte Foster geduldig, ob du in letzter Zeit etwas über Neutrinik in den Händen gehabt hast. Nemo lehnte sich zurück und kaute gedankenverloren an einer Weintraube. Nichts. Auch früher nicht. Ich kann mich nicht einmal erinnern, in einer Fachzeitschrift etwas über Neutrinik gelesen zu haben. Was? Foster war verwundert. Wer bekommt dann die Arbeiten, wenn du sie nicht bekommst? Das weiß ich nicht, antwortete Nemo. Ich entsinne mich nicht, dass jemand auf unseren jährlichen Kongressen darüber gesprochen hätte. Auf dem Gebiet scheint nicht viel Arbeit getan zu werden. Warum nicht? Nemo hob die Schultern. Keine Ahnung. Foster war verdutzt. Weißt du denn nichts darüber? Ich will dir sagen, was ich über Neutrinik weiß. Sie befasst sich mit der Erforschung der Neutrino-Bewegungen und der daraus resultierenden Energie. Gewiss, so wie sich die Elektronik mit den Elektronenbewegungen und der dabei freigesetzten Energie befasst. Deswegen bin ich aber nicht zu dir gekommen. Ist das alles, was du weißt? Nemo blieb gleichmütig. Die Neutrinik ist außerdem die Basis der Zeitbetrachtung. Mehr weiß ich nicht. Foster rieb sich das schmale Kinn. Er war unzufrieden. Irgendwie hatte er Gefühl, dass Nemo mit neuen Tatsachen und Meldungen über die moderne Neutrinik aufwarten würde. Wie die Dinge lagen, musste er mit leeren Händen zu Dr. Potterly zurückkehren. Aber damit wollte er sich nicht zufrieden geben. Er konnte die Dinge nicht einfach auf sich beruhen lassen. Gibt es keine Veröffentlichungen über die Neutrinik, Onkel Ralph? Ich meine über die elementaren Fragen, eine Art Einführung oder so. Nemo überlegte. Du stellst die verzwicktesten Fragen, Junge. Die einzige Veröffentlichung, von der ich gehört habe, war von Sterbinski und noch einem. Ich habe sie nie gelesen oder darüber gehört. Sterbinski und Lama, so ist es. Ist das derselbe Sterbinski, der das Chronoskop erfunden hat? Ich denke schon. Ein Beweis, dass das Buch gut sein muss. Gibt es eine Neuauflage? Sterbinski ist vor 30 Jahren gestorben. Nemo zuckte die Achseln und schwieg. Könntest du das feststellen? Sie saßen eine Weile schweigend, während Nemo seinen massigen Körper bequemer in den quietschenden Schreibtischsessel bettete. Dann fragte der Schriftsteller vorsichtig, »Möchtest du mir nicht verraten, was du mit deinen Fragen bezweckst?« »Ich kann es nicht, Onkel.« »Willst du mir trotzdem helfen? Kannst du mir ein Exemplar des Buches beschaffen?« »Nun, du hast mir alles über künstliche Schwerefelder beigebracht, was ich weiß. Ich sollte dir dankbar sein. Ich will dir helfen. Unter einer Bedingung. Und die wäre?« Der ältere Mann wurde auf einmal ernst. »Dass du dich vorsiehst, Jonas. Was du auch vorhaben magst. Es ist offensichtlich eine Sache, die nichts mit deinem Fachgebiet zu tun hat. Ich würde es bedauern, wenn du deine Karriere aus bloßer Neugier über den Haufen werfen würdest. Verstehst du mich?« Foster nickte, hatte aber kaum hingehört. Er dachte angestrengt nach. Eine Woche später schob Ralph Nemo seine rundliche Gestalt in Jonas Fosters Zwei-Zimmer-Wohnung und sagte mit heiser flüsternder Stimme, »Ich habe etwas.« Foster war wie elektrisiert. »Was?« »Das Buch von Sterbinski und Lama.« Er schlug seinen Mantel auf und ließ eine Ecke sehen. Foster warf einen prüfenden Blick auf Tür und Fenster, um sich zu vergewissern, dass sie verschlossen und die Rollladen heruntergelassen waren. Dann streckte er die Hand aus. Die Mikrofilmkassette war vom Alter fleckig, und als er sie öffnete, sah er, dass der Film verblasst und brüchig geworden war. »Ist das alles?« »Wo bleibt deine Dankbarkeit, mein Junge?« Nemo setzte sich mit einem Grunzen auf einen Stuhl und zog einen Apfel aus der Manteltasche. »Oh, ich bin dankbar, aber das Zeug ist zu alt. Ich bin froh, dass ich es überhaupt bekommen konnte. Zuerst versuchte ich, ein Exemplar von der Staatsbibliothek auszuleihen, aber das ging nicht. Das Buch ist gesperrt. Wie bist du dann daran gekommen? Ich habe es gestohlen. Er biss knackend vom Apfel ab. In der New Yorker Stadtbücherei. Was? Es war einfach. Natürlich hatte ich Zugang zu den Regalen. Als niemand in der Nähe war, öffnete ich die Tür zu einem Nebenraum, wo die Verschlusssachen aufbewahrt werden, grub dies hier aus und ging fort. Sie sind dort sehr vertrauensselig. Wahrscheinlich werden Sie es erst nach Jahren vermissen. Aber ich würde dir raten, es niemandem zu zeigen, Junge. Foster betrachtete den Film, als wäre er buchstäblich heiß. Nemo entnahm seiner Manteltasche einen zweiten Apfel. Ich habe noch etwas Komisches entdeckt. Auf dem Gebiet der Neutrinik gibt es nichts Neueres als dies. Kein Buch, keinen wissenschaftlichen Artikel, keine Tagungsberichte, nichts. Seit der Erfindung des Chronoskops keine Zeile. Sieh mal an, sagte Foster abwesend. Foster arbeitete abends in Potterlys Haus. Seine eigenen Räume auf dem Universitätsgelände waren ihm nicht sicher genug. Bald wurde ihm seine abendliche Arbeit wichtiger als die Abfassung seines Gesuchs um Bewilligung einer Forschungsbeihilfe. Zuerst machte er sich darüber noch Sorgen, aber dann hörte auch das auf. Seine Arbeit bestand anfänglich darin, die Mikrofilme zu studieren. Später bestand sie im Nachdenken und in Berechnungen. Gelegentlich kam Potterly, um ihm Gesellschaft zu leisten. Aber er mischte sich nur auf zweierlei Weise in Fosters Arbeit ein. Er untersagte ihm das Rauchen und manchmal sprach er. Es war keine Konversation. Vielmehr hielt er leise Monologe, auf die er kaum Antwort erwartete. Es war, als versuchte er, einem inneren Überdruck Luft zu machen. Und immer ging es um Karthago. Karthago, das New York der Antike. Karthago, Handelsimperium und Königin der Meere. Karthago, beneidet von seinen Feinden und ungeschickt in seiner eigenen Verteidigung. Es war einmal von Rom besiegt und aus Sardinien und Sizilien vertrieben worden, erwarb sich aber neue Besitzungen in Spanien und brachte einen Mann namens Hannibal hervor, der den Römern 16 Jahre des Schreckens bereitete. Am Ende verlor er sein zweites Mal, ergab sich in sein Schicksal und baute sich mit zerbrochenen Werkzeugen in einem geschrumpften Territorium eine neue Existenz auf. Der Aufbau gelang ihm so gut, dass das eifersüchtige Rom einen dritten Krieg vom Zaun brach. Und Karthago verteidigte sich mit verzweifelter Wildheit 2 Jahre lang gegen die Belagerer, und im Endkampf warfen sich die Bewohner in die Flammen ihrer brennenden Häuser, um sich nicht dem Feind ergeben zu müssen. Hätten die Bewohner so für eine Stadt und ihre Lebensart gekämpft, wenn alles so schlecht gewesen wäre, wie die alten Schriftsteller behaupten? Hannibal war ein besserer Heerführer als irgendein Römer, und seine Soldaten waren ihm absolut ergeben. Selbst seine bittersten Feinde priesen ihn. Viele sagten, er wäre ein außergewöhnlicher Karthager gewesen, besser als die anderen, ein Diamant in einem Müllhaufen. Aber warum war er seiner Vaterstadt dann bis zu seinem Tode nach Jahren des Exils treu? Die Zeitgenossen erregten sich über das Götzenbild des Moloch und die Kinderopfer, die ihm gebracht wurden. Foster hörte ihm nicht immer zu, aber manchmal konnte er sich den Geschichten nicht entziehen und erschauerte bei der Schilderung dieser Menschenopfer, bei denen Kinder lebendig in die Flammen geworfen wurden. Aber Potterly ließ sich durch solch grausige Details nicht in seiner Apologie beirren. Trotz allem, es ist nicht wahr. Es ist eine Propagandalüge, die von den Griechen und Römern erfunden wurde und 2500 Jahre überdauert hat. Diese Völker hatten auch ihre Sklaven, ihre Foltern und Kreuzigungen, ihre blutigen Gladiatorenkämpfe. Sie waren keine Heiligen. Die Geschichte vom Moloch war Kriegspropaganda, eine große Lüge. Ich kann es beweisen, und bei Gott, ich werde es tun. Ich werde es tun. Auch Mrs. Potterly besuchte ihn. Gewöhnlich dienstags und donnerstags, wenn Dr. Potterly Abendkurse abhielt und nicht im Hause war. Meistens saß sie schweigsam in einer Ecke mit leeren Augen und schlaffem, teigigem Gesicht. Ihre ganze Haltung blieb in sich gekehrt. Nur selten sagte sie ein paar Worte. Beim ersten Mal versuchte Foster, dem die Anwesenheit unbehaglich war, sie zum Gehen zu bewegen. »Störe ich Sie?« fragte sie mit tonloser Stimme. »Nein, natürlich nicht, Luke Foster. Es ist nur, dass...« Er konnte den Satz nicht vollenden. Sie nickte, als nehme sie eine Einladung zum Bleiben an. Dann öffnete sie einen Handarbeitsbeutel, den sie mitgebracht hatte, und begann zu stricken. Eines Abends überraschte sie ihn mit der Bemerkung: »Meine Tochter Laurel ist etwa in Ihrem Alter.« Foster erschrak, sowohl über die Worte als auch über den unerwarteten Klang ihrer Stimme. Er wusste von Potterly, dass Laurel als Kind bei einem Feuer umgekommen war, aber er sagte höflich: »Ich wusste nicht, dass Sie eine Tochter haben, Mrs. Potterly.« »Sie ist vor Jahren gestorben.« Foster murmelte sinnlos: »Oh, das tut mir leid.« Mrs. Potterly seufzte: »Ich träume oft von ihr.« Sie schlug ihre wässrigen blauen Augen zu ihm auf. Foster wich den Blick aus. An einem anderen Abend fragte sie unvermittelt: »Was ist eigentlich Zeitbetrachtung?« Die Bemerkung unterbrach eine Gedankenreihe, und Foster sagte unwillig: »Ihr Mann kann es Ihnen erklären.« »Er hat es versucht, ja, aber er ist wohl ein bisschen ungeduldig mit mir. Meistens sagt er Chronoskopie dazu. Kann man damit wirklich wie im Fernsehen Dinge miterleben, die sich in der Vergangenheit abgespielt haben? Oder kommen da nur Lochstreifen heraus, wie bei dem Computer, den Sie da benutzen?« Foster blickte ärgerlich auf seinen Handcomputer. Er arbeitete gut genug, aber jede Rechenoperation musste manuell eingestellt werden, und die Antworten kamen in einem gelochten Code heraus. Wenn er die Datenverarbeitungsanlage in der Physikalischen Fakultät benutzen könnte. »Ich habe das Chronoskop nie selber gesehen«, sagte er geduldig, »aber ich habe den Eindruck, dass man tatsächlich Bilder sieht und Geräusche hört. Kann man auch die Leute sprechen hören, die früher einmal gelebt haben?« »Ich denke, ja.« Dann schon halb in Verzweiflung: »Hören Sie, Mrs. Potterly, das alles muss für Sie sehr langweilig sein. Ich verstehe es, dass Sie einen Gast nicht einfach sich selbst überlassen wollen, aber Sie sollten sich wirklich nicht verpflichtet fühlen.« »Ich fühle mich nicht verpflichtet«, sagte sie. »Ich sitze hier und warte.« Sie warten. »Worauf?« »Ich habe bei jenem ersten Gespräch, das Sie mit meinem Mann führten, gelauscht«, erklärte sie freimütig, »an der Tür.« »Wirklich?« »Ich weiß, dass ich es nicht hätte tun sollen, aber ich machte mir Sorgen um Arnold. Ich hatte eine Vermutung, dass er etwas tun wollte, was nicht ganz korrekt ist, und ich wollte mich vergewissern, und als ich dann hörte«, sie brach ab und beugte sich über ihre Handarbeit. »Als Sie was hörten, Mrs. Potterly?« »Dass Sie kein Chronoskop bauen wollten.« »Nun, natürlich nicht.« »Ich dachte, dass Sie vielleicht Ihre Meinung ändern würden.« Foster warf ihr einen unfreundlichen Blick zu. »Wollen Sie damit sagen, dass Sie hier herunterkommen und warten, dass ich ein Chronoskop baue?« »Ich hoffe, dass Sie es tun werden, Dr. Foster. Oh, ich hoffe es so sehr.« Es war, als wäre plötzlich ein Schleier von ihrem Gesicht gefallen, der ihre Züge klar und scharf hervortreten ließ und Farbe in ihre Wangen brachte und ihre Augen belebte. Ihre Stimme bebte vor Erregung. »Wäre es nicht wunderbar«, flüsterte sie, »so ein Chronoskop zu haben? Die Menschen der Vergangenheit würden wieder zum Leben erweckt werden, Pharaonen und Könige und Leute. Ich hoffe wirklich, dass es Ihnen gelingen wird, Dr. Foster.« Von einer unerklärlichen Emotion überwältigt, erhob sie sich plötzlich, ließ das Nähzeug zu Boden fallen und floh aus dem Kellerraum. Foster hörte ihre unbeholfen tappenden Schritte auf der Treppe und schüttelte verständnislos den Kopf.